es landläufig, ist die Ware für Paare. Deshalb trennt man sich so häufig. Jeder kennt diese laute Anfangs-Euphorie, bei der man taub und eher blind ist, denn klar sieht man dort nie. Sie ist wie federweißer und prickelt vor sich hin, schmeckt süß und benebelt und man säuft ihn ohne Sinn. Dieses Prickeln im Bauch, das macht nen Liter Cola auch oder Sekt oder Bier, doch statt eins nimm besser vier. Love, love, love is like a good wine. In the other hand, but she always ring. Love, love, love needs a long time. Du bist mein und ich bin dein und wir sind ein. Schließlich muss man sich vertragen, sich was sagen und ertragen. Manche plagen, auch mal was wagen. Ja, dann wird es kompliziert, der andere schnell mal abserviert. Doch erst dann fängt es an, erst nach Jahren zu erfahren. Dieses Zweisam in der Eins, fernab des Nebelscheins. Dieses klare Gefühl, dass man nur zusammen kann. Das Verliebtsein hat ein Ende, doch da fängt die Liebe an. Muss pflegen in der langen Zeit der Liebe zwischen Sonnenschein und Regen.